Erster im fünften Monat des vierten Regierungsjahres von König Zedekia sprach der Prophet Hanania im Tempel zu Jeremia, während die Priester und das Volk zuhörten. Zweiter, er sagte, dass der Herr, der Gott Israels, versprochen habe, die Macht des Königs von Babel endgültig zu brechen. Dritter, Hanania behauptete, dass Gott innerhalb von 2 Jahren alle Gegenstände des Tempels zurückbringen werde, die Nebukadnezar nach Babel mitgenommen hatte. Vierter, er fügte hinzu, dass auch König Jechonja und alle Gefangenen aus Juda zurückkehren würden, weil Gott die Herrschaft Babylons beenden wolle. Fünfter, daraufhin antwortete der Prophet Jeremia dem Propheten Hanania vor den Priestern und dem gesamten Volk, das im Tempel versammelt war. Sechster, Jeremia sagte, hoffentlich erfüllt der Herr deine Worte, damit die Tempelgeräte und alle Gefangenen tatsächlich aus Babel zurückkehren. Sieben. Er bat Hanania jedoch, genau auf das zu hören, was er ihm und dem ganzen Volk jetzt sagen müsse. Achter, Jeremia erklärte, dass die früheren Propheten oft von Krieg, Unglück und Krankheiten sprachen, wenn sie über mächtige Länder prophezeiten. Neunter, wenn aber ein Prophet Frieden verspricht, erkennt man ihn erst dann als wahren Boten Gottes, wenn seine Vorhersage auch wirklich eintrifft. Zehnter, da nahm Hanania das hölzerne Joch von Jeremias Hals und zerbrach es vor den Augen aller Anwesenden. Elfter, Hanania rief laut, dass Gott auf die gleiche Weise das Joch Nebukadnezars innerhalb von 2 Jahren zerbrechen werde, woraufhin Jeremia einfach wegging. Zwölfter, kurze Zeit später, nachdem Hanania das Joch zerbrochen hatte, erhielt Jeremia eine neue Botschaft vom Herrn. Dreizehnter, Gott befahl ihm, Hanania zu sagen, dass er zwar ein Joch aus Holz zerbrochen habe, Gott aber stattdessen ein Joch aus Eisen machen werde. 14. Der Herr erklärte, dass er ein eisernes Joch auf alle Völker legen werde, damit sie dem König von Babel dienen müssen, und sogar die Tiere würden ihm gehören. 15. Jeremia sagte zu Hanania, hör zu, der Herr hat dich nicht gesandt, aber du hast das Volk dazu gebracht, einer Lüge zu glauben. 16. Deshalb kündigte Jeremia an, dass Gott Hanania noch in diesem Jahr sterben lassen werde, weil er zum Ungehorsam gegen Gott aufgerufen hatte. 17. Und tatsächlich starb der Prophet Hanania noch im selben Jahr, genau im siebten Monat.